Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt. Und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, rückenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und weil er schwammt und glaubt, sich anlehnt und vertraut. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, es ist schon okay, es tut gleichmäßig weh. Es ist Sonnenzeit, Plan oder Geleit. Der Mensch heißt Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft. Und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht und weil er lebt, du fehlst.